Was ist der Götzendienst? Ja, so viele Sachen, die verboten sind, ne? Ich weiß nicht, da machen soll. Schrecklich. Götzendienst heißt irgendeinem Geschöpf, zum Beispiel einer Statue, einem Bild, einem Menschen, die höchste Verehrung, die der Anbetung erweisen. Sie gebührt Gott allein. Nur Gott kann man anbeten, darf man anbeten. Ja, Christus selber sagt, bei der dritten Versuchung, den Herrn allein, den Herrn, deinen Gott allein sollst du anbeten.